olvido. Y un viejo en la ruta lo vende pa' algún distraído. Cuando se le pasa el efecto se la agarra contigo. Ahí sí. Déjalo a mi mono tranquilo. Déjalo a mi mono tranquilo. Leute von Limonada aus Santa Fe, Argentinien. Und ich habe schon darüber gesprochen, sie haben jetzt eine neue CD gemacht, also fertig aufgenommen, und sie haben mir die ganzen Lieder geschickt. Also ich bin total begeistert, diese ganzen Lieder sind nur in Podcastern zu hören und jetzt in auch ein paar anderen Podcasts, die, wo wir eigentlich so ein bisschen zusammenarbeiten, und sie haben es hier gehört, dann haben sie Leuten von Limonada geschrieben, sie haben die Musik freigegeben, also alle sind begeistert in der südamerikanischen, lateinamerikanischen und hispanischen Podcast-Community überhaupt, und diese ist wahrscheinlich unsere erfolgreichste Gruppe geworden, weil sie sind zuerst in den Podcast aufgetreten und sind plötzlich überall im Internet zu finden. Es ist absolut genial, ich bin so verdammt stolz drauf. Ihr CD kommt endlich auf den Geschäften und sie haben erst das Geld zusammenbekommen und sie werden die Einführung vom neuen CD in Piedras Blancas, das ist so eine Art Strand in Santa Fe, am 6. dieses Monaten, und ich hoffe, sie senden uns dann ein paar Videos und Aufnahmen von der Präsentation, die sie da machen werden. Und sie haben uns auch versprochen, ein Video von einem Festival, wo sie letzte Woche, am letzten Sonntag gespielt haben. Das ist eine der größten Festen Santa Fest, und wie heißt es? Es heißt Bierfest, natürlich. Es ist eher Version vom Oktoberfest, ein bisschen später, aber ziemlich groß für südamerikanische Standards, also 5000 Leute. Sie sind total stolz drauf und sie wollten das aufnehmen und uns senden als Video. Also bald haben wir ein Video von dieser Gruppe, und nur kurz zur Wiederholung. Limonada sind Lucas Cupellin, Mauro Capadoro, Mariana Lopez, Lucas Bizzotto, Joaquín Sopa Martín und Marito López. Ihr könnt die besuchen in http://www.limonadalatina.com.ar. Noch ein Lied von diesen Leuten. Das ist das Lied, das anscheinend die es am meisten Spaß macht, live zu spielen. Es heißt Vagabundo. Das ist das ist jemand, der durch die Welt läuft, ja, und es ist ein geniales Lied voller Rhythmen, und ich bin sicher, ihr werdet begeistert sein. Me quiere mucho, poquito, nada. Que yo no estudio, ni te vivir. ¿Qué es vivir, nena? Que yo variado de niña porque sí. Abre tu corazón, oh, que llega tu amor vagabundo. Abre tu corazón, oh, que llega tu amor vagabundo. Que yo juego contigo, que paso el tiempo perdiendo en amigos, que no tengo un buen vestido pa' llevarte a cenar conmigo. Abre tu corazón, oh, oh, oh, que llega tu amor vagabundo. Abre tu corazón, oh, oh, oh, que llega tu amor vagabundo. Bueno, de Santa Fe, Argentina, del grupo Limonada, Lucas Cupenín le quiere enviar un saludo muy grande a toda la gente que escucha el programa de Paul y un abrazo muy grande. Das war Lucas Cupenín und seine unglaubliche Gruppe Limonada Latina aus Santa Fe, Argentinien. Und jetzt, dass wir ein bisschen mehr von dieser Gruppe wissen, hoffen wir, dass sie uns ein paar CDs schicken und dann können wir eine Verlosung machen. Wahrscheinlich auf Europa begrenzt, dann habt ihr ein bisschen mehr Chance. Gehen wir zu unserer nächsten Gruppe. Es heißt Sonic und wir haben die auch mal gehabt. Die kommen aus Kolumbien. Die sind Nachbarn von Venezuela, also wir sind alle in der Familie hier. Und sie waren in unserem vierten Podcast, das war unser elektronischen Special. Und die sind zu viert und die mischen ganz schön. Aber sie haben auch echte Instrumente dabei. Also die sitzen nicht einfach vorm Computer und spielen mit GarageBand, sondern sie sind tatsächlich Musiker. Das Einzige ist, die Stimme von Paula können wir diesmal nicht hören, leider. Also dieses Lied hat keine Stimme, aber es ist ein absolut geniales Lied. Ich wollte das eigentlich damals, das war in unserer Sendung vom 3.12.2005, spielen, aber aus zeitlichen Gründen ging es nicht. Aber heute geht's von Sonic aus Kolumbien, The Matrix Peto Special.